Zum Tag der Sonne fand am 2. März in der peruanischen Bibliothek Kim Jong-suk eine Veranstaltung für die Vorstellung der Bücher über die hervorragenden Menschen von Baekdu-san statt. Daran nahmen die Persönlichkeiten verschiedener Parteien, Organisationen und Institutionen und die Massen von Peru sowie die Mitglieder der Botschaft der TVRK in diesem Land teil. Auf der Veranstaltung gab es die Reden. Danach wurden die Bücher Die Antwort von Korea und Korea aus einer neuen Sicht und die Gedichtesammlung Ein glänzendes Land im Osten, die von den peruanischen Persönlichkeiten geschrieben wurden, der Bibliothek gestiftet.